Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Ungefähr seit Herbst des letzten Jahres hört man es immer häufiger. Cannabis wird massentauglich. Die niederländische Brauerei Heineken etwa braut jetzt das erste alkoholfreie Marihuana-Bier und Coca-Cola entwickelt eine Cannabis-Brause. Inhalieren ist out, trinken ist hip, so lautete eine der Schlagzeilen aus dem Herbst. Und während einige Experten jetzt davor warnen, dass Cannabiskonsum Psychosen auslösen könne, verweisen andere darauf, dass in Cannabis enthaltene Wirkstoffe schon erfolgreich als Medikament gegen Psychosen eingesetzt werden konnten. Warum beide Seiten recht haben, erklärt Marco Pauli. Tell your children, erzähl es deinen Kindern, so titelt warnend ein jüngst in den USA erschienenes Buch zum Thema Cannabis. Es gebe eine direkte Verbindung zwischen der Droge und schizophrener Psychose, heißt es dort. Wenn dem so wäre, müssten sich bei den Dutzenden Millionen von Nutzern weit verbreitete negative Auswirkungen zeigen. Doch das sei nicht der Fall, konterte ein Sprecher der dortigen Cannabis-Industrie. Doch es existieren Studien, die darauf hindeuten, dass das Psychoserisiko bei Cannabiskonsumenten 2 bis 3 Mal höher liegt als bei Nichtkonsumenten. Für Maja Falkenberg, Schmerztherapeutin und Palliativmedizinerin, durchaus ein Grund, Cannabis kritisch zu sehen. Wenn wir sagen Psychoserisiko 1 bis 2%, also auf 100 Menschen 1 bis 2 erleben eine Psychose. Eine Psychose ist ja ein ganz schwerer psychiatrischer Krankheitszustand. Und also wenn ich irgendwo eine Lottofiliale hätte, die mir sagen würden, 1 bis 2% gewinnt hier, das würde ich echt klasse finden, da würde ich echt Geld investieren, auf den Schlag. Aber bei dem Psychoserisiko muss man das natürlich genauso bedenklich sehen. Ja? Es wird angenommen, dass für das Entstehen einer Psychose verschiedene Faktoren an psychischem Stress zusammenkommen müssen. Wer dicht vor der Psychose-Schwelle steht und zusätzlich Cannabis konsumiert, könnte leichter über diese Schwelle geraten. Und wer von einer Vorerkrankung in der Familie weiß, sollte besonders vorsichtig sein. Das scheint so zu sein. Also genetische Dispositionen verstärken dieses Risiko sicherlich. Zum Beispiel die Schizophrenie ist ja eine Erkrankung, die in der Kindheit gar nicht auftritt, sondern vielleicht im jungen Erwachsenenalter erst auftritt. Das heißt, Menschen, die normalerweise eine Psychose irgendwann erleben würden, weil sie Schizophrenie erkrankt sind, vielleicht auch genetisch disponiert in der Hinsicht, die scheinen zumindest früher sogar eine Psychose durch das Cannabis zu erleben. Angstzustände, Halluzinationen, Verlust des Ich-Bewusstseins. Psychotische Zustände durch den Cannabiskonsum sind nicht selten, verschwinden in den allermeisten Fällen aber wieder nach dem Rausch. Konsument Rüdiger beschreibt, wie die Wirkung bei ihm aussehen kann. Es entspannt auf jeden Fall an vielen Stellen. Auf der anderen Seite sensibilisiert es aber auch sehr für äußere Eindrücke, aber auch für den inneren Monolog, den man womöglich führt. Das geht natürlich immer mit dem Risiko einher, dass man sich in bestimmte Gedanken, die man so im Normalzustand eher vermeiden würde, dass man sich in denen verheddert, dass man sie schwer wieder los wird, dass man daran rumkaut und dass es einem deshalb gegebenenfalls auch nicht ganz so gut geht. Das ist aber eher die Ausnahme und dann auch meistens begründet durch einen Überkonsum. Das heißt, wenn man viel zu viel kifft, dann ist einem entweder irgendwann schlecht oder es geht einem psychisch schlecht oder beides. Und dann schläft man sich aus und dann ist wieder in Ordnung. Das körpereigene Endocannabinoid-System ist nach den Wirkstoffen der Cannabispflanze benannt. Denn es produziert selbst ähnliche Substanzen und reagiert auf von außen eintreffende. Wie genau, das ist Forschungsgegenstand. Doch nehmen Cannabinoide Einfluss auf Schmerzen, Entzündungen, die Reaktionsfähigkeit des Immunsystems, Gemütszustände und Stressreaktionen. Ein breiter Einfluss also, der bei klinischen Studien, wo nach vollständiger Gewissheit gesucht wird, für viele Ärzte nicht gut genug abschneidet. Maja Falkenberg verschreibt Cannabis, wenn Patienten es unbedingt wollen. Von der medizinischen Wirkung ist sie nämlich nicht überzeugt. Manchmal berichtet sie, verschleiere es die eigentliche Indikation. Ich habe vorhin gerade mit einer Patientin gesprochen, die Schmerzen im Bewegungsapparat hat, schon seit Jahren, sehr jung ist und nun auch sich eine Depression abzeichnet, die jetzt auch zu einer stationären Behandlung führt, weil es ihr so schlecht ging. Da waren wir uns eigentlich am Ende des Gesprächs darüber einig, dass sie wahrscheinlich über Monate mit dem Cannabis, naja, diese endgültige Diagnostik einer Depression so ein bisschen hinauszögern konnte. Ne? Die stand auch unter Stress und es ist ihr vielleicht damit gelungen, das alles so ein bisschen zu glätten, aber es hat eigentlich verhindert, dass sie vor einem halben Jahr schon psychiatrisch behandelt worden wäre. Ja. Cannabis, das bei Depressionen verschrieben werden kann, hebe die Stimmung in dunklen Stunden, wird etwa auf dem Cannabis als Medizinportal Leafly.de berichtet. Und das ohne die Nebenwirkungen von Psychopharmaka. Doch es ist kein Mittel, mit denen Depressionen geheilt werden können, betont die Ärztin Maya Falkenberg. Es gibt keine Studien, die da gute Ergebnisse zeigen, Cannabis und Depression bisher. Es macht aber ja offensichtlich irgendwas mit uns, sonst würden die Menschen das ja nicht nehmen. Ja, also im Sinne von Glättung von Ängsten und Sorgen, wohl aber nicht so zuverlässig wie eine Depressionsbehandlung. Vielleicht hilft es letztendlich, schwere Lebenssituationen, und das kann natürlich auch Krankheit sein, besser zu ertragen. Zu den wichtigsten Wirkstoffen in Cannabis zählen THC und CBD. THC ist für die berauschende Wirkung verantwortlich, verändert also Bewusstsein und Psyche. CBD dagegen ist nicht bis kaum psychoaktiv, wirkt entkrampfend, entzündungshemmend und angstlösend. Und während THC die Entstehung einer Psychose begünstigen kann, kann CBD da offenbar gegenteilig wirken. In einer Studie am King's College in London aus dem vergangenen Jahr erhielten 88 Schizophrenie-Patienten 6 Wochen lang CBD oder ein Placebo, neben der antipsychotischen Medikation. Die psychotischen Symptome in der CBD-Gruppe reduzierten sich deutlich. So lässt sich also auch eine THC-ausgleichende Wirkung von CBD beim Konsum der ganzen Blüte vermuten. Doch da läge das Problem vieler heutiger Cannabis-Züchtungen, erklärt Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Auch wenn jetzt immer die Rede davon ist, dass die THC-Werte so irrsinnig gestiegen sind, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht so als Problem an. Der Unterschied ist nur, dass jetzt Marihuana-Sorten auf dem Markt sind, die sehr wenig CBD haben und sehr viel THC. Und das vertragen viele Leute nicht gut, auch psychisch. Dieses Auslösen von psychotischen Zuständen und so wird dadurch sicherlich gestärkt. Und im Hasch damals war halt viel CBD drin und das war unterm Strich sicherlich für viele verträglicher als das Durchschnittsmarihuana heute. Hier sieht Georg Wurth ein Argument für die Legalisierung von Cannabis. Ich denke, wenn man ein Fachgeschäft hätte, wo wirklich ein Konsument sich aussuchen kann, was ihm am besten gefällt, würde womöglich der THC-Gehalt auch wieder sinken, weil dann Leute vielleicht auch mal ein Outdoor-Gras nehmen würden, was halt Sonne gesehen hat und eben nicht so einen mörderischen THC-Gehalt hat, sondern einfach nur ein bisschen entspannte Stimmung bringt, aber nicht gleich irgendwie einen totalen Flash.